Kaffee im sonnigsten Fleck. Meine Seele baumelt vor sich hin. Das Aroma frischer Bohnen verwirrt meinen dritten Sinn. Beim Blick auf die Straße schießt mir ein Schmunzeln ins Gesicht. Denn die Menschen, die vorbeigehen, stressen sich epicht. Ich steh mehr auf locker vorm Hocker als hektisch über Nektisch abgehetzt. Ich steh mehr auf locker vorm Hocker, relax, laid back und immer ohne Stress. Flaniere durch die Gässchen in meiner Stadt, alles sieht wie gemahlen aus. Ein kleiner Brunnen, viele Fenster und hier und da ein Blumenstrauß. Beim Blick auf die Straße schießt mir ein Schmunzeln ins Gesicht. Denn die Menschen, die vorbeigehen, stressen sich epicht. Ich steh mehr auf locker vorm Hocker als hektisch über Nektisch abgehetzt. Ich steh mehr auf locker vorm Hocker, relax, laid back und immer ohne Stress. Hektisch über Nektisch abgehetzt. Ich steh mehr auf locker vorm Hocker, relax, laid back und immer ohne Stress. Vom Hocker als hektisch über Nektisch abgehetzt. Ich steh mehr auf locker vom Hocker, relax, laid back und immer ohne Stress.